WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir bitten, die Verspätung zu entschuldigen. Aber nun sind wir da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt Vergebung. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die eigentlich etwas Unverzeihliches vergeben haben. Also habt ihr zum Beispiel schlimmste Gewalt erfahren? Ist jemand aus eurem Umfeld ermordet worden? Oder ist euer Leben durch die Schuld eines anderen zerstört worden? Und trotzdem sagt ihr, ich vergebe dem Täter. Ich würde auch gerne mit einem Menschen sprechen, dem vergeben wurde, dem eigentlich etwas Unverzeihliches vergeben wurde. Wie findet ihr das? Wie lebt ihr damit? Ihr habt sicher mitbekommen, vor 2 Wochen, das ging groß durch die Presse, in Anlehnung an den Prozess gegen Oskar Gröning, der angeklagt ist wegen Beihilfe zum Mord an 300.000 Juden, war in den Medien oft zu sehen eine ehemalige Frau, die war damals Kind, ein ehemaliger Häftling, und zwar Frau Eva Korre. Und Eva Korre hat Oskar Grönig die Hand gegeben und hat ihm vergeben. Und sie war auch bei Günther Jauch vor 2 Wochen. Ich fand, das war ein sehr bewegender Auftritt. Und sie hat unter anderem gesagt, ich habe den Tätern, und es geht um die Nazitäter, um die Mörder, ich habe den Tätern vergeben, nicht weil sie es verdienen, sondern weil ich es verdiene. Mich hat das sehr gerührt und auch berührt, als ich das hörte. Vielleicht denkt ihr ja ähnlich und habt in eurem Leben und in eurem Fall genauso entschieden, dass ihr etwas, was man euch angetan hat, wie gesagt, was eigentlich unverzeihlich ist, vielleicht auch vergeben habt. Und mögt mir die Gründe erzählen und wie es euch wiederum damit ergeht mit dieser Vergebung. Also wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema, der meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin, das ist die Renate, und die Renate ist 62. Guten Morgen, Renate. Ja, moin. Renate. Ja, ich habe meinen Eltern, meiner Mutter im Sarg und meinem Vater auf dem Sterbebett vergeben. Was hast du ihnen vergeben? Die Gewalt, die Brutalität, dass sie mir kein Vertrauen gegeben haben. Also im Grunde genommen alles. Die haben mein Leben so richtig schön versaut, indem sie mir keine Geborgenheit und keine Nähe gegeben haben. Das heißt... Und keinen Schutz. Das zog sich durch das ganze Leben, von frühester Kindheit bis... Ja, darum habe ich mir auch so einen beschissenen Mann gesucht, wurde in der Ehe auch weiter vergewaltigt und also missbraucht. Meine Kinder haben dadurch missbraucht und Gewalt erfahren durch den Vater. Ja. Darf ich da mal einhaken? Dadurch wurde ich in der Ehe weiter missbraucht. Ja, weil ich mir so einen Täter gesucht habe. Ja, dieses weiter missbraucht, möchte ich festhalten. Bist du auch von deinem Vater sexuell missbraucht worden? Nein, von meinem Vater nicht. Aber er hat mich nicht geschützt. Von meiner Mutters Stiefschwesters Mann wurde ich mit seiner Tochter zusammen missbraucht. Und vorher fing das alleine an. Und ich wurde wie eine Nutte mit 5 Markstücken bezahlt und konnte die ja nicht mehr ausgeben, weil ich als Kind, woher sollte ich das Geld haben? Und wenn man Groschen gekriegt hatte für ein Eis oder so vom Nachbarn, das war dann schon was Besonderes. Also die Täter haben dir das Geld gegeben? Ein Täter. Ein Täter hat dir das Geld gegeben? Ja, und das habe ich dann im Vorgarten vergraben, oder als meine Mutter dann sich selbstständig machte als Schaustellerin, habe ich das in ihre Kasse getan. Und als ich dann einer Freundin geholfen habe von diesem Geld, gut, da habe ich die Freundin beschwindelt. Aber ich habe es an meinen Eltern nicht gestohlen. Mhm. Mussten denn deine Eltern... Wasser und Brot bezahlt, bestraft. Entschuldige, das habe ich jetzt nicht verstanden. Du wurdest bestraft? Mit 4 Wochen Wasser und Brot und Schläge bestraft. Weil du was getan hast? Weil ich mein eigenes Geld aus der Kasse von meinen Eltern genommen habe. Und sie haben gemeint, ich hätte sie bestohlen. Ach so, jetzt verstehe ich. Dieser Missbrauch, wie lange zog der sich hin? Das fing an auf meinem 3. Geburtstag. Und das ging bis kurz vor meinem 25. Geburtstag. Dann war ich verlobt und habe dann auch geheiratet und konnte mich wehren. Und meine Geschwister waren groß genug. Jetzt kommen wir nochmal auf die Eltern zurück. Haben die Eltern das all die Jahre mitbekommen? Ja. Ich habe die Gespräche gehört, als sie vermutet haben, dass meine Cousine von ihrem Vater missbraucht worden ist. Die Gespräche habe ich gehört. Warum glaubst du das, wenn sie das vermutet haben, dass dir das angetan wurde? Warum glaubst du, dass sie es haben einfach so laufen lassen? Ja, warum haben sie mich nicht gefragt, ob das wirklich so ist? Genau, ja, warum? Was steckt dahinter? Was glaubst du? Warum haben sie sich nicht um dich gekümmert? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Mein Vater hat immer gesagt, ich bin sein Jäger. Ich habe nur vergessen, er hat nur vergessen, mich schwarz anzumalen. Die wussten natürlich auch nichts von diesem Geld, was du da bekommen hast. Die haben das Geld ja vorher im Vorgarten gefunden, was ich vergraben hatte beim Gartensaubermachen. Okay, aber die wussten nicht, wofür du das Geld bekommen hast. Die haben wahrscheinlich das geahnt. Und als ich dann das eine Mal die Nase voll hatte und weil ich für eine Stunde Verspätung von der Schule kam und ich wollte meine Eltern zwingen, weil es auch im Winter war, mit mir zur Polizei zu gehen und dann würde ich es sagen oder nochmal sagen, da habe ich nochmal Schläge gekriegt. Nicht nur, weil ich zu spät nach Hause gekommen bin, sondern habe nochmal Schläge gekriegt, weil ich mich erdreistet hatte, mit ihnen zur Polizei zu gehen. Was ist aus diesem Polizeigang geworden? Gar nichts. Ich wurde dann brutal zusammengeschlagen und meine Großmutter ist dazwischen gegangen. Sonst hätten sie mich, glaube ich, totgeschlagen, weil ich ihnen Widerworte gegeben habe. Und das war es dann mit der Polizei? Ja. Die haben dich so brutal zusammengeschlagen, dass du verletzt warst? Ja, ich bin grün und blau immer am ganzen Körper gewesen. Meine Großmutter hatte immer Heparincreme zu Hause. Solange ich zu Hause war, bis zu meinem 12. Lebensjahr. Und wie haben die dich geschlagen? Mit was? Mit bloßen Händen oder mit Knüppeln? Kennst du ein, wie man früher gebrannte Mandeln auf dem Jahrmarkt gemacht hat? Wie man die gemacht hat, weiß ich nicht. Ich kenne nur die gebrannten Mandeln. Mit so einem Kupferkessel und dann war da so ein großer Holzlöffel dabei. Ach so, ja genau, du hast recht, ja. Mhm. Und so ein Ding, kannst du dir vorstellen, dass der auf meinem Körper in 3 Teile zersprungen ist. Hat man in der Schule das nicht gesehen, wenn du mit blauen Flecken da ankamst? Nee, dann habe ich mein Sportzeug vergessen und dann habe ich in Strumpfhosen und langen Ärmeln geturnt. Aber die Oma wusste Bescheid, was da abgeht. Meine Großmutter wusste Bescheid und sie hat immer gesagt, wenn ihr euch nicht ändert, ich gehe zum Jugendamt. Und sie hat sich das aber auch nicht getraut. Wegen der Familienschande. Kannst du dich erinnern? Ich habe mir ein Heim, weil bei uns in der Klasse welche waren, angeguckt. Aber denen ging es ja damals auch nicht besser als bei uns zu Hause. Ja, genau. Kannst du, wenn du jetzt die Zeit so Revue passieren lässt, kannst du sagen, was die schlimmste Brutalität war, die man dir angetan hat von Seiten der Eltern? Die schlimmste Brutalität ist gewesen, dass sie also einen Teppichklopfer, kennst du, so aus Rohr gebunden, mit hinten so einer Metallplatte. Mhm. Den hat meine Mutter auf mir zerschlagen. Mhm. Und da ist die Kappe erst weggeflogen und dann das Ding in alle Teile und ich musste dann noch lachen. Und ich habe ja nicht geweint. Mhm. Und dann ist mein Vater auf mich zugekommen und hat mich dann weiter mit den Fäusten geschlagen. Und früher gab es doch diese Schuppen, wo so Metallstäbe draußen waren, wo man so ein Eisending rübergeschoben hat und ein Schloss eingehängt hat, um das zuzumachen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, okay. Mhm. Ja, und so ein, dass er mich so mit Fäusten gegen so eine Eisenschlaufe geschlagen hat, nur weil so ein blöder Krug runtergefallen war. Ich hatte damals mit 12 Jahren nicht überlegt, dass eine Gummimatte, wenn man die nicht zusammenbindet, auseinanderfliegt. Also du schilderst den puren Horror. Nein, für mich war das normal. Ja. Jeden Tag. Okay, aber wenn man das jetzt als Außenstehender hört, ist das natürlich unfassbar, dass ein Kind das überhaupt ausgehalten hat, in einer solchen Atmosphäre groß zu werden. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du deiner Mutter im Sarg und dem Vater quasi auf dem Sterbebett vergeben hast. Ja. Warum? Ja, warum? Gute Frage, nächste Frage. Wie soll ich dir das erklären? Ich stand bei meiner Mutter am Sarg und ich hatte sie 2 Jahre nicht gesehen, weil ich einen Schlaganfall hatte durch das ganze Theater. Mhm. Und war dann einigermaßen wieder gehbereit, noch gehbehindert, aber gehbereit. Und ich hörte dann in der Klinik, dass meine Mutter verstorben war. Und ich bin dann hingefahren, hab meinen Vater gefragt, ob ich kommen möchte, ob er möchte, dass ich komme. Er hat gesagt, ja, das würde er gerne sehen. Und dann habe ich mit dem Bestatter abgemacht, dass ich meine Mutti vor der Beerdigung noch sehe. Mhm. Dann hast du sie alleine gesehen im Sarg? Ja, ich bin alleine in der Kapelle gewesen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass meine Mutter auf mich gewartet hat. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, als wenn sie mit mir sprechen würde. Was hast du zu ihr gesagt? Ich habe nur gesagt, bist du's oder bist du's nicht? Und daraufhin hat sie gesagt, was sie noch nie gesagt hatte, aber die Stimme habe ich gehört. Ja, ich bin's, mein Kind, ich habe auf dich gewartet. Das und verzeih mir bitte. Also den Eindruck hattest du, als würde sie zu den dir sprechen? Den Eindruck hatte ich, ja. Und da konntest du nicht Nein sagen? Und meine Mutter hatte bis dato ein ganz zerknirschtes Gesicht. Mhm. Das so Falten und als wenn sie sagen wollte, ich kann nicht gehen, ich habe noch nicht das erledigt und so weiter und so fort. Aber nochmal die Frage, dann, Renate, warum hast du dann Ja gesagt, ich vergebe dir, nach so einem Leben? Weil sie mir in dem Moment leid getan hat. Ich habe es ja überlebt, meine Cousine ja nicht, die ist ja umgebracht, hat sich auch so einen Mann gesucht, einen Gewalttätigen, ist mit ihren 3 Kindern umgebracht worden im Mai 78. Und wie lange ist das her, dass deine Mutter verstorben ist? Das war am 14.02., komischerweise am Valentinstag, 1992. Achso, 92. Bist du heute mit dir im Reinen, dass es gut war, ihr vergeben zu haben? Ja, mein inneres Gefühl ist, dass ich's richtig gemacht habe, auch mit meinem Vater. Und mit dem Vater. Hat der Vater das noch kapiert, dass du ihm vergeben hast? Was das Komische war, bevor mein Vater ins Koma gefallen ist, wollte er im Krankenhaus bleiben, aber seine Zimmerlinde, seine Freundin wollte das nicht, habe ich dann später von den Ärzten erfahren. Und dann hat er weil er auch die COPD, das liegt bei uns in der Familie, hat, hat er dann Luftnotanfall gekriegt und ist ins Koma gefallen. Aber als du das gesagt hast, war er noch bei Bewusstsein? Da war er schon im Koma an Maschinen. Achso, das heißt, er konnte nicht antworten darauf. Nee, leider nicht. Mhm. Und dann habe ich mit der Schwester gesprochen. Ich sag, versteht er mich noch? Ja, sagt sie, aber er kann nicht mehr antworten. Und dann habe ich ihm alles gesagt, was mir so auf der Seele lag. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, er wollte mir gerne antworten. Und dann habe ich ihm auch gesagt, weißt du was, du hast mir so viel Gemeinheiten angetan und so viel Schauderlichkeiten. Du hast mein Leben zerstört und ich hoffe, dass ich jetzt noch ein ruhiges Leben habe. Aber ich verzeihe dir. Mhm. Aber ich möchte nie wieder, wenn es eine Wiedergeburt gibt, und daran glaube ich ja und das weiß ich auch irgendwie, weil ich das erlebt habe, möchte ich nie wieder irgendeinen Kontakt mit dir haben. Mhm. Weil du hast mir dermaßen wehgetan und ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich veränderst. Also, ich habe gehört daraus jetzt, dass es für dich gut war, das getan zu haben. Ja. Und das hört man ja immer wieder von Menschen, die diesen Schritt getan haben. Ich danke dir, Renate. Ja, und was das Komische ist, was ich dir noch sagen wollte, er hat danach noch 2 Luftzüge gemacht, sah ganz entspannt aus und ist dann eingeschlafen. Mhm. Ich danke dir, dass du uns so etwas Intimes von dir erzählt hast, Renate. Mhm. Und wünsche dir alles Gute. Und ich glaube auch, dass du für dich und dein Leben das Richtige getan hast. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Renate. Tschüss. Tschüss. Und danke, dass du mir so manche Nacht geholfen hast. Ich habe durch deine Sendung eine ganze Menge gelernt. Und die Leute, die dich verarschen, die sollen sich schämen. Ja. Weil sowas finde ich unmöglich. Ja, ich danke dir sehr herzlich. Die wissen gar nicht, was sie den anderen Menschen, die auch von deiner Sendung lernen, was sie denen antun. Ja, ich danke das dir vielmals. Das wollte ich nochmal loslassen. Vielen, vielen Dank, Renate. Alles Gute. Tschüss. Ja, danke gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Unser Technik, unser Technik funktioniert hier wieder richtig. Unser Thema heute Nacht heißt Vergebung und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr etwas vergeben habt, was eigentlich unverzeihlich ist. 0800 220 50 50 und hier ist Doris und Doris ist 77. Guten Morgen, Doris. Guten Morgen. Guten Morgen, Doris. Schön, ja. Schön, dass du da bist. Ja, schön. Ich du hast auch etwas vergeben. Ja, und zwar den Mörder meiner Eltern. Den Mörder deiner Eltern? Ja, 1991, am 17. März, sind meine Eltern ermordet worden von unserem Nachbar. Ich habe zu der Zeit noch in Hamburg gewohnt und ich konnte das überhaupt die ganzen Jahre gar nicht übersprechen, erst seit ich in Bayern wohne, weil ich durch Krankheit und meine Tochter hat hierher geheiratet, sind mein Mann und ich ihr gefolgt und leben jetzt in Bayern. Ja, warum hat der Täter damals 1991 deine Eltern ermordet? Er hatte schon einiges, das Gespräch, es war ja unser Nachbar, der mir auch noch nächsten Morgen Beileid die Hand gegeben hat und Beileid gewünscht hatte. Und er wusste nun, dass meine Eltern so ein bisschen finanziell gestellt waren. Es ging um Geld, er wollte sie auch. Ja, der war rausgesüchtig. Das Gespräch war, dass er kein gutes Leben führte. Aber er wohnte bei uns in der Siedlung. Hat er die Eltern denn auch ausgeraubt? Er war auch immer sehr freundlich, gar nichts zu sagen. Hat er die Eltern denn auch ausgeraubt? Nicht allzu viel, denn den Schmuck, den hatte mein Vater mir Monate vorher schon mal gegeben. Er hat mir eine Bodenvase geschenkt, eine große Bodenvase, sagt der Kind. Er hat immer aus Preußisch gesprochen, ich komme aus Westpreußen, er aus Elbing. Und da sagt er, ich soll die Bodenvase schon mal rübernehmen. Ich habe gar nicht gewusst, dass meine Mutter so hinter Schmuck hinterher war. Jedenfalls war da so einiges drin und das hatte ich zu Hause. Ach so, in der Bodenvase war der Schmuck. Ja, ja. Und der war schon weg. Und die Bodenvase hatte ich bei mir. Ja. Ich wohnte Nummer 9 und meine Eltern wohnten Nummer 4. Ja. Jedenfalls, das war schon da. Aber Doris, noch eine Frage zu dem Tathergang. Wie sind deine Eltern von dem Täter ermordet worden? Grauselig. Jedenfalls erwürgt und zertreten. Er wirkt und zertreten. Ja, und das Allerschlimmste, ich weiß jetzt nicht, ob vor oder nach dem Mord mein Vater noch geschändet worden ist. Geschändet heißt? Ja, vergewaltigt. Von dem Täter? Ja, denn durch diesen Sperma konnte die Blutgruppe festgestellt werden. Mein Gott, was für eine Brutalität. Grauenhaft. Zu was ist der Täter verurteilt worden? 3,5 Jahre. Das ist ja ein Witz. Wegen Totschlag. Ich selber war vorher 3 Jahre Schöffin beim Inquisitionsgericht in Hamburg, musste aber das Schöffenamt abgeben, weil ich befangen war. Ich hätte gar nicht bei diesem ganzen natürlich nicht dabei sein können und auch nicht, weil ich ja wegen Befangenheit. Jedenfalls fand ich das eigentlich zu wenig. Nein, aber gar keine Frage. Doris, es ist so damals so etwas unfassbar Brutales passiert. Ja. Und du sagst heute im Alter von 77 Jahren, ich habe diesem Täter, dem Mörder, vergeben. Ja. Warum? Ich habe ihm vergeben, aus dem einfachen Grunde. Ich kam, also als 3,5 Jahre rum war, komme ich von der Arbeit. Und am Bahnhof, ich denke, ich traue meinen Augen nicht, der vegetiert da zwischen den Obdachlosen. Aha, mein Rüdiger. Der Mörder. Ja, ne? Der Rüdiger mit dem feuerroten Haaren. Und ich dachte schon, er kommt auf mich zu und bittet um Geld oder dies oder jenes. Und da habe ich dann so gestanden, mein Bus kam noch nicht. Und dann habe ich so gestanden, habe ich gedacht, mein Gott, du bist jetzt 52. Mit 49 hast du das gemacht. Jetzt bist du 52. Kein Haus, keine Wohnung, gar nichts mehr. Wenn der bis 70, 80 auf der Straße vegetiert, Ist das nicht Strafe genug? Mhm. Gut, das ist eine Sichtweise, aber die Vergebung ist ja noch was Besonderes. Ja, trotzdem, nur eins habe ich ihm nicht vergeben. Das habe ich ihm nicht vergeben, dass er meinem Vater geschändet hat. Denn mein Vater war zu der Zeit, war ja mit Homosexualität, war mein Vater sehr strenge. Mhm. Also bloß nicht anfassen, ne? Heute sieht die Sachlage vielleicht anders aus. Aber mein Vater war ein Feind damals. Mhm. Und aber nochmal, ich muss dich nochmal fragen, hast du dem Täter das gesagt, dass du ihm vergibst? Nein. Nein. Das habe ich mit mir selber abgemacht. Nachdem du es mit dir selber abgemacht hast, was für ein Gefühl hattest du dann für dich? Eigentlich war ich befreit. Kannst du das näher erklären? Wie ich schon sagte, ich habe an dem Tag, als die Kriminalpolizei mich von der Arbeit abholte und mir das Geschehen in der Wohnung zeigte, ich habe nicht eine Träne verloren, gar nicht. Mhm. Ich war tot. Mhm. Nichts. Und das ging Jahre. Mhm. Das heißt, durch diese Vergebung konntest du diese... Konnte ich da erst sprechen über... Sprechen. Mhm. Ich konnte wieder mit meiner Verwandtschaft, mit meinen Cousinen darüber sprechen. Ich habe auch keine Beerdigung gemacht. Mhm. Das heißt, hat alles das Amt gemacht. Aber du warst bei der Beerdigung deiner Eltern? Nein. Nein, du warst nicht mal da? Nein. Weil du so traumatisiert warst, du so im Schock warst? Ja, ich war steif, ich war leer. Ich habe nur meine Befriedigung in Arbeit gesucht. Ich habe gearbeitet von morgens bis abends und hatte zwar auch Kinder und ich habe nur gewühlt. Morgen, als das passiert war, den Kopftuch aufgesetzt, aufs Fahrrad bin ich zur Arbeit gefahren. Wenn mein Meister gesagt hat, Doris, was suchst du hier? Mhm. Bei dir ist gestern was passiert. Aber wir halten nochmal fest, dass für dich wirklich ein großer Akt der Befreiung war, die Vergebung. Ja. Und ich habe gerade den Satz vorgelesen von der Frau, die im KZ als Kind... Ja, da könnte ich auch noch einiges zu sagen, denn ich habe die Flucht übers Eis und wir waren fast beinahe auf der Gosloff drauf. Ja. Also ich habe diese Dramatik übers Haft miterlebt. Okay, das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema. Das wollen wir nicht für die. Ich wollte nur noch mal den Satz sagen, den die Frau gesagt hat. Sie hat gesagt, ich habe den Tätern vergeben, nicht weil sie es verdienen, sondern weil ich es verdiene. Ja, so ähnlich ist es mir ja auch. So empfindest du das auch, ja? Ja. Und die Leute reden zwar darüber nicht gut, aber ich kann die Frau verstehen. Ich danke dir, dass du angerufen hast und uns von deinem sehr schweren Ereignis aus deinem Leben erzählt hast, Doris. Ja, ich lebe jetzt in Bayern. Ich weiß nicht, wie es dem jungen Mann heute geht. Mhm. Wir wollen hoffen, dass er vielleicht noch mal Fuß gefasst hat, aber sollte er bis er 70, 80 auf der Straße vegetieren, denn in Santa Fu, wo er gewesen ist, Sie kennen Santa Fu, da und mehr. Ja. Da gibt es Badeanstalt, da gibt es... Da gibt es den besser, als wenn sie obdachlos sind. Ja. Und, liebe Doris, ich danke dir, dass du uns erzählt hast von deinem Leben und wünsche dir alles Gute. Ja, ich bedanke mich, aber wie gesagt, die Flucht, da sind wir, die Menschen, die heute noch leben, wir Kinder, die damals Kinder waren, wir sind heute noch traumatisiert. Doris, ich kenne diese Geschichten sehr gut aus meiner eigenen Familie. Und vielleicht können wir darüber auch nochmal eine Sendung machen. Und dann würde ich gerne mit dir nochmal da im Detail drüber sprechen. Ja. Sollen wir so verbleiben? Dann rufst du mich mal wieder an. Genau. Alles Gute, Doris. Ja, danke schön. Tschüss. Und alles Gute und machen Sie weiter so. Dankeschön. Dankeschön, Doris. Tschüss. Dann sagt so eine ältere Dame noch ein junger Mann zu allem. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Tom ist hier. Tom ist 19. Das ist wirklich ein junger Mann. Hallo, Tom. Ja, schönen guten Morgen. Tom, schön, dass du da bist. Auch zu dem Thema Vergebung. Wem hast du vergeben? Genau. Also, ich glaube, es geht erstmal mehr oder weniger um meine leibliche Mutter. Mhm. Sie hat mich auf die Welt gebracht, 95. Und dann, sie war selbst noch eine sehr junge Frau gewesen. Mhm. Sie hatte vorher ein Jahr vorher meine Schwester auf die Welt gebracht, in einem Frauenknast. Mhm. Und mich dann ein Jahr später, da war sie dann natürlich wieder auf freiem Fuß, aber sie konnte sich halt nicht wirklich um mich kümmern und ist dann halt mit mir zusammen auch in ein Mutter-Kind-Heim gegangen. Das heißt, da bin ich eigentlich schon von Geburt an irgendwie nur mit Heim in Verbindung gekommen und dann war ich mal eine kurze Zeit bei meiner Mutter wieder gewesen. Und ja, aber selbst da hatte sie dann auch keine Lust mehr, weil ich ihr irgendwie wahrscheinlich zu anstrengend war und hat mich wieder ins Heim abgeschoben. Bist du denn dann letztendlich im Heim auch aufgewachsen? Ja, ich war 8 Jahre lang im Heim gewesen. In der ganzen Zeit hatte ich dann eigentlich überhaupt keinen Kontakt zu meiner Mutter gehabt. Die hat sich auch nicht drum gekümmert? Da gab es keinen Brief, keinen Besuch, gar nichts? Gar nichts. Und man muss vielleicht noch mit dazu erwähnen, dass ich noch 3 weitere Geschwister habe. Und also der eine Halbbruder, der ist gleich zu seinem leiblichen Vater dann, der ist dann nach Kosovo-Albanien, also die kamen auch von dort. Und der andere Halbbruder hat aber bei meiner Mutter gelebt und meine Schwester mit dem gleichen Vater, die hat auch bei meiner Mutter gelebt. Die hat sie geschafft aufzuziehen, aber dich hat sie ins Heim gegeben. Genau. Was ist mit deinem Vater gewesen in der Zeit? Er ist verstorben. Schon seit 96. Der ist dann als junger Mann verstorben? Ja. Was ist da passiert? Weißt du das? Ja, der hat Probleme mit Drogen gehabt und hat sich dann wahrscheinlich irgendwelche Halluzinogene reingejagt und hat sich dann in die Weißeritz gelegt und ist dann halt an Unterkühlung gestorben. Wohin hat er sich gelegt? Es ist ein Fluss. Ach so. Er hat sich in den Fluss gelegt. In den Fluss gelegt. Weil er dachte, er wäre zu Hause und hat halt seine Sachen dort feinsäuberlich daneben gelegt und hat sich dann ins vermeintliche Bett gelegt. Ja, das heißt, du hast gar keine Erinnerung, natürlich keine Erinnerung an ihn. Nee, es wird bloß einem erzählt. So, 8 Jahre im Heim, Mutter hat die anderen großgezogen, du warst im Heim. Ich war im Heim, Wem vergibst du jetzt? Deine Mutter? Das geht ja noch weiter. Ah ja, okay. Also ich bin dann mit dem 8. Lebensjahr bin ich in eine Pflegefamilie gekommen. Und ich sag mal so, die ersten 2-3 Jahre war das eigentlich noch recht entspannt gewesen. Aber also man hat gemerkt, die Leute wollen sich um einen kümmern. Und dann ging es aber los. Man muss dazu sagen, mein Pflegevater ist halt sehr krank. Der hat sämtliche Krankheiten, eigentlich Diabetes, Rheuma, alles Mögliche. Und war dementsprechend auch immer sehr geladen in seinen Stimmungen und so. Durch die ganzen Tabletten, die er halt genommen hat und so. Und hat halt seine Wut, die er halt immer so angestaut hat durch Schmerzen und durch Probleme bei der Arbeit und so immer an mir ausgelassen. Was heißt das? Das heißt, er hat dich verprügelt oder was hat er gemacht? Ja, er hat gern geprügelt, ja, und hat also größtenteils eigentlich Psychoterror betrieben. Also hat mich die ganze Zeit von morgens bis abends nur rund gemacht, dass ich ja nichts schaffen würde und alles drum und dran und dass ich ja, was weiß ich, ein Schmarotzer in der Familie wäre, ich würde die Familie nur ausnutzen und so. Und habe ich mir halt die ganze Zeit anhören lassen müssen. Und wenn es ihm halt gerade wieder so kam, dann habe ich halt meine links und rechts bekommen. Ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo er mich wegen einer Handyrechnung, die halt etwas hoch war, weil ich halt gerade meine erste Freundin hatte, aufgeschlagen hat. Ich lag auf dem Boden, ich konnte mich fast nicht mehr bewegen und hat trotzdem gesagt, steh auf. Und ja. Bis zu welchem Alter warst du in dieser Pflegefamilie? Bis zum 18. Lebensjahr. Bis zum 18. Ja. Das heißt ja, du bist da noch gar nicht so lange raus. Nee. Erst seit einem Jahr dann. Also 2 Jahre jetzt sind es jetzt fast. Ja. Ja. Wir kommen jetzt zur Vergebung. Wem vergibst du? Also die Frage ist natürlich schwer zu beantworten. Im Grunde genommen, also ich habe meiner Mutter vergeben, weil ich mir gesagt habe, sie selbst hatte keine schöne Kindheit gehabt. In dem Sinne, also ihre Mutter konnte sich auch nicht um sie kümmern und ihr Vater genauso wenig, aber sie wurde halt nicht geschlagen oder so, aber die haben sich halt nicht um sie gekümmert, dadurch konnte sie es wahrscheinlich nicht lernen, hat halt frühzeitig schon Kinder gekriegt und deswegen sage ich mir, okay, sie konnte halt irgendwo nichts dafür. Hast du denn jetzt heute Kontakt mit ihr? Also ich hatte bis vor 3 Jahren ungefähr, hatte ich noch wirklich Kontakt im Sinne von, dass ich sie auch besucht habe. Und dann ist sie weggezogen und dann war das alles nur noch so telefonieren oder so. Also es ist kein wirklicher Kontakt da in dem Sinne. Sie hatte aber auch kein Interesse, habe ich manchmal das Gefühl, weil sie von sich aus sich niemals melden würde. Aber dann wundert es mich besonders, dass du dann sagst, ich habe ihr vergeben. Es wäre was ganz anderes, wenn sie sich jetzt entschuldigt hätte bei dir und wenn sie versuchen würde, das alles wieder gut zu machen, aber das tut sie ja nicht. Trotzdem sagst du, ich vergebe ihr. Ja, aber das ist halt, ich muss dazu erzählen, ich bin halt irgendwie auch im christlichen Glauben drin. Und da steht zum Beispiel, also Jesus hat mal gesagt, man soll den Leuten 7 mal 77 mal vergeben oder so ähnlich steht da drin. Mhm. Also es heißt eigentlich immer, weil es einem einfach selbst irgendwo auch eine Erleichterung gibt. Also wenn man sich dann die ganze Zeit sagt, und der Mensch hat dir wehgetan und der Mensch hat dies und das und jenes getan. Und ich bin halt auch irgendwo jemand, der dann halt auch die Hintergründe irgendwie mit sozusagen einbezieht. Wie hat der Mensch selbst die Kindheit verbracht? Ja. Konnte es er irgendwie auch lernen? Ja, also die Ursachen, warum der Mensch so geworden ist und man daraus das dann erklären kann. Genau. Das finde ich eine erstaunliche Haltung für jemanden, der 19 Jahre alt ist, muss ich sagen. Ja, wirklich. Geht die Vergebung auch hin zu dem Pflegevater? Nein. Aber das ist sehr schwierig, weil ich bin da irgendwie dann im Zwist mit meinem Glauben irgendwie. Aber ich sehe halt diese Momente immer, wenn er mich angeschrien hat in seiner aggressiven Art, wo man richtig gemerkt hat, es wird ihm wahrscheinlich irgendwas geben, wenn er Kinder anschreit oder so. Ich meine, ich war ein Kind gewesen und vielleicht ist das Ganze auch noch viel näher an dir und du hast da wirklich ja massiv über viele Jahre sehr schlimme Dinge, sehr negative Dinge erfahren. Vielleicht fällt es einem dann auch schwerer zu vergeben. Die Mutter ist ja irgendwie in weiter Ferne und eher eine theoretische Gestalt im weitesten Sinne. Ja. Vielleicht ist es so auch erklärbar, dass du ihm das noch nicht vergeben kannst. Ja. Es ist natürlich ich denke so, eher, es ist auch, also ich meine, man hört hier so gerade in dieser Sendung von vielen Leuten, die wurden geschlagen, geprügelt und alles drum und dran. Gut, ich wurde auch geschlagen, aber nicht in den Maßen wie die Menschen. Aber es war halt wirklich immer so dieser Psychoterror irgendwie. Mhm. Also wenn man morgens aufsteht, dass da schon so eine Fleppe entgegenkam oder halt so dieses ständige, sobald man mal einen kleinen Fehler gemacht hatte, entweder man kriegt eine gescheuert oder man wird halt zusammengefallen bis ins Letzte und dass man für alles verantwortlich gemacht wird und so. Und das, ich meine, ich hatte ja schon ohnehin jetzt halt nicht so wirklich die tolle Kindheit, kein wirkliches Zuhause und so und dann. Wie war die Pflegemutter denn eigentlich? Das ist halt so eine Sache. Sie ist halt die Ehefrau von dem Mann gewesen und sie hat sich halt in sehr schwierigen Situationen hat sie sich dazwischen gestellt. Ah, das heißt, sie hat dich schon doch geschützt manchmal. Ja, irgendwie schon, wo ich dann aber auf der anderen Seite manchmal nicht verstanden habe, dass sie halt gerade gepetzt hat, wenn ich meinetwegen jetzt in der Schule oder so mal eine schlechte Note gekriegt habe oder so. Und das habe ich halt auch nicht verstanden. Wie ist denn dein Kontakt jetzt in diesen Haushalt zu den Pflegeeltern, nachdem du jetzt raus bist? Mit meiner Pflegemutter halte ich den Kontakt. Ja. Weil ich mir sage, sie hat mir wirklich sehr viel geholfen. Ich meine, ich kenne eigentlich eher weniger Heimkinder, die es dann wirklich auch aufs Gymnasium geschafft haben und Abitur machen. Und dass ich da überhaupt dahin gekommen bin, das habe ich alles ihr eigentlich zu verdanken. Naja, das ist natürlich sehr gut. Ja. Gestatte mir noch eine grundsätzliche Frage. Du sagst, du bist Christ. Ja. Durch was bist du zum christlichen Glauben gekommen? Oder durch wen? Naja, das ist halt die Sache, wenn man halt, ich hatte ja keine Kindheit in dem Sinne gehabt. Ich bin halt irgendwie ständig abgeschoben worden, sollte sich auch niemand um mich kümmern und war halt irgendwie immer so, naja, immer so in den Gedanken drin, was will ich überhaupt noch in dieser Welt? Mhm. Und ich hatte dann halt noch in meiner Schule einen Kumpel gehabt, der ist halt Christ gewesen und anfangs wollte ich davon gar nichts wissen und hat mich dann einfach mal auf so eine Freizeit eingeladen. Ah ja. Ah, ja. Und da habe ich dann erstmal so dieses Gefühl kennengelernt. Also ich bin jetzt niemand, der jemanden missionieren will oder so. Ja. Aber für mich selbst habe ich dieses Gefühl kennengelernt. Ich kann auch schon verstehen, wenn man in so einer Situation ist, dass man dann auch Halt und Trost findet im Glauben. Genau, das ist es dann gewesen. Du hast du gerade selbst das Dilemma gesagt, wenn man wirklich Christ ist, ist natürlich die Lehre sagt, dass man grundsätzlich ja vergeben soll. Ja. Ich habe mal einmal mit einer Nonne gesprochen, vor vielen, vielen Jahren. Und da kamen wir auch auf das Thema Vergebung und dann sagte ich so zu ihr, ich sage, aber irgendwo muss doch mal Schluss sein mit der Vergebung. Ich sage, dann sagte ich ihr, ich sage, meinen Sie, sollte man auch Adolf Hitler oder Stalin vergeben? Und dann hat sie lange geschwiegen und mich angeschaut und hat gesagt, ja, das finde ich schon. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass, also das ist mein Glauben jetzt, ne, dass man selbst als Mensch eigentlich nicht wirklich in der Lage sein darf, beziehungsweise dass das eigentlich wirklich nur Gottes Angelegenheit ist, irgendwo dann zu sagen, den anderen, also beziehungsweise den anderen zu verurteilen. Mhm. Und ich sag mal so, Nächstenliebe ist ja auch noch wieder so eine Sache. Und es gibt auch diese, ich habe da mit meinem Kumpel auch mal drüber geredet, eben über dieses Thema, kann man Hitler vergeben? Mhm. Und er hat gesagt, solange Hitler selbst sozusagen dafür, also das sozusagen bereut hat, was er da angetan hat, also den anderen Menschen angetan hat, dann würde selbst Gott ihn ins Himmelreich mit aufnehmen. Das ist eine ganz komplizierte Sache. Gut, und da wollen wir nicht spekulieren, nee, was Gott will. Und was vielleicht auch besser. Ja, genau. Schweigen wir darüber. Es geht um uns, wie wir uns ordentlich verhalten, und das ist das Wichtigste. Also ich persönlich habe einfach die Einstellung, dass es einem besser gehen kann, wenn man vergibt. Ich glaube das auch, weil man sonst gefangen ist in der Vergangenheit und das Unglück einen weiter zerfrisst. Ja. Und wenn man vergibt, wenn es einem wirklich gelingt, ist man ein freierer Mensch. Das glaube ich auch. Tom, ich danke dir, dass du angerufen hast und uns von dir erzählt hast. Ich bedanke mich ebenso. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Tom. Ciao. Gut, auf Wiedersehen. Tschüss. 1.39 Uhr haben wir. Unser Thema heißt heute Nacht Vergebung. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr gravierende Sachen vergeben habt, die man vielleicht nicht vergeben kann. Aber ihr habt es vergeben, und wenn ihr mögt, erzählt mir darüber. Und ich möchte gerne mit jemandem sprechen, dem man vergeben hat. Wie ist es, wenn man für eine schlimme Tat Vergebung geschenkt bekommt? Vorhin hat Doris erzählt, dass ihre Eltern so brutal ermordet wurden. Da habe ich überlegt, wie wäre das bei dem Mörder angekommen, wenn Doris ihm das vielleicht persönlich gesagt hätte? Wäre er beschämt gewesen? Wäre er erleichtert gewesen? Hätte er das überhaupt begreifen können, was Doris da gesagt hat? Also, wenn jemand sich da angesprochen fühlt, 0800 220 50 50. Hier ist Gerhard, und Gerhard ist 54. Guten Morgen, Gerhard. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Gerhard. Wem vergibst du oder hast du vergeben? Ich habe meinem Vater vergeben. Er wurde 1974. Gerd, eine Bitte, die Leitung ist nicht gut. Kannst du irgendwie ans Fenster gehen? Oder wenn du mit dem Headset sprichst, schalt das Headset aus. Ich habe meinen Vater vergeben. Ja. Er wurde 1974 zur lebenslangen Haft verurteilt, weil er meine Mutter umgebracht hat. Die Leitung ist immer noch sehr schlecht. Dein Vater hat deine Mutter umgebracht. Ja. Warum hat dein Vater deine Mutter umgebracht? Er sollte damals eine Geliebte gehabt haben. Und dann eben meine Mutter loszuwerden, hat er sie umgebracht. Um die Mutter loszuwerden, hat er sie umgebracht? Ja. 1900, habe ich das gerade richtig verstanden, 74? Ja. Da warst du wie alt? Da warst du... Ich war 13 Jahre alt. 13 Jahre, ja genau, 13 Jahre. Mhm. Das heißt, du hast bei deinen Eltern, bei deiner Mutter, bei den Eltern gelebt? Ja, richtig, mit meinen anderen 5 Geschwistern. 5 Geschwister? Ja. Wie hat dein Vater deine Mutter umgebracht? Ja, das ist nicht geklärt. Also, er sagt, meine Mutter hat Benzin und Öl verschüttet im Schlafzimmer, weil sie wusste, dass er eine Geliebte hat. Und er ist dann nach Hause gekommen, hat das gesehen, hat gesagt, mach die Sauerei weg. Und wenn ich morgen komme, dann fange ich meine Sachen und gehe. Und dann soll wohl eine Verpuppung nach seinen Aussagen gegeben haben. Und Eine was soll es gegeben haben? Eine Verpuppung. Aber ist es denn wirklich so, dass deine Mutter im Schlafzimmer das Benzin verschüttet hatte? Also ich glaube es nicht. Du glaubst, dass der Vater das dorthin geschüttet hat und die Verpuffung selbst ausgelöst hat? Ja, das war dann der Wohnzimmerofen. Bitte? Das war dann der Wohnzimmerofen, der die Verpuffung ausgelöst hat. Eben und, durch die Dämpfe. Und daran ist deine Mutter dann gestorben? Ja, wahrscheinlich durch den Hitzetod dann eben, weil dann ja die Explosion und dann eben die Hitze vom Feuer, dann ist sie wohl gestorben dann. Es ist aber nie wirklich geklärt worden, wer die Feuer, das Benzin verschüttet hat. Das ist nicht ganz geklärt worden. Nee, ist nie geklärt worden. Mein Vater hat auch nie darüber gesprochen. Er hat nur immer gesagt, er war es nicht. Ich habe ihn von Anfang an vergeben gehabt. Noch eine Frage zur Tat. Warum sollte deine Mutter das gemacht haben? Um sich an ihn zu rächen. Das heißt, er unterstellt ihr, dass sie ihn umbringen wollte. Ja. Und es gab eine Gerichtsverhandlung. Und wie ging diese Gerichtsverhandlung aus? Mein Vater wurde lebenslänglich verurteilt wegen Mordes an meiner Mutter. Also wegen Mordes. Das heißt, das Gericht hat es schon so gesehen, dass er gezielt das so in die Wege geleitet hat. Ja, richtig. Wo waren die Kinder, als das passiert ist? Wo warst du? Ich war im Jugendstrafzimmer mit meinen zwei Brüdern und die Mädchen waren im Mädchenstrafzimmer. Und ich habe meinen Vater weglaufen sehen nach der Verpuffung. Und deswegen war ich dann auch der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Ja. Hast du dann deine tote Mutter gesehen? Ich habe meine tote Mutter gesehen, ja. Ist, und meinen jüngsten Bruder auch gehört, wie er noch geweint hat. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Mein jüngsten Bruder, dem habe ich auch gehört, dass er noch geweint hat. Mhm. War deine Mutter verbrannt? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man dann aussieht, wenn seine Verpuffung stattgefunden hat. Ja, es hat dann lichterloh gebrannt und meine Mutter lag vor dem Bett. Und ich habe sie in den Flammen gesehen. Da war sie schon, als du sie gesehen hast, war sie schon tot? Ja. Und wie ging das dann mit dem Feuer weiter? Kam dann die Feuerwehr oder was war? Nee, ich bin wohl damals dann noch unten im Keller gelaufen, habe einen Wasserschlauch geholt, um zu löschen. Mhm. Und dann sind die Nachbarn gekommen und haben uns dann nicht mehr in der Wohnung gelassen und dann kam auch schon die Feuerwehr. Ach so, aber du hast den Wasserschlauch schon auch noch angestellt? Ja, richtig. Das heißt, im Prinzip hast du das Hauptfeuer gelöscht? Nee, das war dann die Feuerwehr. Die Nachbarn haben uns nicht mehr reingelassen, so, weil es hat ja noch weiter gebrannt. Mhm. Und man konnte auch nicht mehr reingehen, weil alles noch rein war. Das ist ja für eine Familie, du warst ein Kind, da gab es Geschwister, eine Erschütterung, die man gar nicht in Worte fassen kann, was da passiert ist. Die Mutter stirbt, du siehst deine tote Mutter, wie sie verbrennt vor deinen Augen quasi. Der Vater wird beschuldigt des Mordes wegen. Wie hast du das zunächst damals als Kind und als Jugendlicher aufgefasst? Ja, das war eine ganz schwere Zeit, weil ich war dann mit meinen Geschwistern auch im Kinderheim. Und damals gab es noch keine psychologische Betreuung. Also wir Kinder, wir mussten das Ganze mit uns selber ausmachen. War denn für dich als 13-, 14-Jähriger klar, der Vater hat die Mutter umgebracht? Ja, also war eine ganz schlimme Zeit. Also dir war es auch nicht so ganz klar, wer da nun, ob er wirklich der Schuldige ist? Nee, das war mir nie klar, weil er immer gesagt hat, er ist es nicht gewesen. Also es ist ein unglücklicher Zufall gewesen. Aber das Gericht hat eben entschieden, er ist es gewesen. Und du hast die Gerichtsverhandlung, du warst ja teilweise anwesend in der Gerichtsverhandlung. Ja. Und hast das Urteil dann natürlich auch mitbekommen. Ich habe das dann selber nicht mehr mitbekommen, nur durch die Zeitung. Das hat man dir dann gesagt, ja. Mhm. Ja, und wie lange hat es dann gebraucht, bis du deinem Vater vergeben hast? Ich habe ihn an und für sich sofort vergeben, weil ich gesagt habe, ist mein Vater und ich habe ihn auch immer unterstützt, als er im Gefängnis war. Und 1998 war dann eine Gerichtsanhörung wegen vorzeitiger Entlassung. Mhm. Und er wurde dann auch vorzeitig entlassen, weil ich eben ihm auch eine gute soziale Prognose aufgestellt habe, dass er auch bei uns wohnen kann. Ach so, der ist dann bei uns, heißt bei in deiner Familie? Ja. Hast du ihn, das habe ich gerade akustisch nicht verstanden, hast du ihn während seiner Knastzeit auch im Knast besucht? Ja, regelmäßig. Von Anfang an? Ja. Das ist so schwer für mich nachzuvollziehen, Gerhard. Es stand nun mal der Verdacht im Raum oder das Gericht hat sogar so geurteilt, dass er der Mörder ist und trotzdem, wenn er gesagt hätte, wenn er sogar zugegeben hätte, ich habe die Mutter gezielt umgebracht, wärst du dann auch immer zu ihm in den Knast gegangen? Ja, ja ich. Warum eigentlich? Wenn ich mich in mich hinein fühle und das mir wäre das passiert, ich glaube, ich hätte auf alle Zeiten diesen Mann gehasst. Ich kann nicht erklären, warum. Ich sage, es ist mein Vater, es ist mein Erzeuger. Ohne ihn wäre ich nicht da. Und wenn er es gemacht hat, ist er auch ein Grund da gewesen. Da kann ich nicht mitreden. Das muss er dann ganz allein mit sich ausmachen. Und er hat, glaube ich, auch mit sich ausgemacht. Na gut, aber wie du sagst, wenn er es gemacht hat, hat er einen Grund gehabt. Aber es gibt keinen Grund auf dieser Welt, der so eine Tat rechtfertigt. Das ist richtig. Das sage ich auch so. Aber ich sage eben, das ist mein Vater. Und lebt dein Vater noch? Mein Vater lebt noch, ja. Lebt er immer noch bei euch in der Familie? Nee, der lebt nicht mehr. Ich hatte ihn damals, vor 5 Jahren hatten wir schon mal miteinander gesprochen. Damals hatte ich ihn rausgeworfen, weil er eben gezielt versucht hat, meine Familie und mich auseinanderzubringen. Ach so, er hat versucht, deine Familie, also euch auseinanderzubringen, dich und deine Frau. Ja, hauptsächlich mit meinen Kindern. Bitte? Dass er meine Kinder nochmal erziehen wollte und ich habe wohl alles verkehrt gemacht. Kindererziehung, weil mein Vater ist im Prinzip ein Tyrann. Das heißt, der Vater hat so eine Gnade erfahren von dir und er erweist sich nicht einmal als dankbar, sondern funkt in dein Leben rein. Richtig. Wie denkst du denn heute, nachdem das nun auch schon wieder passiert ist, über deinen Vater? Also, ich habe so gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Ab und zu sehen wir uns mal, wenn Geburtstag von meinem ältesten Sohn ist. Unterhalten wir uns ganz belanglos über irgendwas, aber der Kontakt, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu ihm. In all den vielen Jahren, als er bei dir und euch gewohnt hat, oder auch während der Besuche im Gefängnis, wurde dort öfter über dieses Unglück gesprochen? Nee, gar nicht. Es wurde immer verdrängt, also es ist immer offen geblieben. Und er hat bis zum Schluss, hat er, wenn er gesprochen hat, gesagt, ich war es nicht, ich habe es nicht bewusst gemacht? Ja, richtig. Aber er konnte auch nicht erklären, wie es denn nun passiert sein könnte. Ja, er sagt, meine Mutter soll. Ja, er hat so eine These, aber die konnte er nicht belegen, offensichtlich vor Gericht auch nicht. Es gibt ja noch andere Geschwister. Sind die auch so großherzig wie du und haben ihm das vergeben? Nee, die sind nicht so großherzig. Meine zweitälteste Schwester, die hat ihm nie vergeben. Sie will auch keinen Kontakt mit ihm haben. Und sie hatte auch ganz lange keinen Kontakt mit uns gehabt, weil sie eben sagte, das Ganze fühlt sie immer wieder hoch. Und sie wusste auch, dass ich ihn vergeben hatte und sie kam dann gar nicht klar, dass ich ihn vergeben habe. Macht deine Schwester dir Vorwürfe, dass du ihm vergeben hast? Nee. Aber sie befremdet das wahrscheinlich. Ja, richtig. Mhm. Und die anderen Geschwister? Die anderen Geschwister hatten mit ihm Kontakt und das ist aber auch überall in die Brüche gegangen. Also er hat mit seinen Kindern überhaupt keinen Kontakt mehr. Glaubst du jetzt im Abstand der vielen, vielen Jahre und nachdem, was alles passiert ist, dass das so richtig war, wie du dich verhalten hast? Also, ich habe damals als 13-Jähriger habe ich gedacht, ich mache das Richtige und das vom Gericht aus war. Und ich habe nur das wiedergegeben, was ich gesehen habe und ich würde jederzeit wieder so machen. Ja, ich meine auch bezogen auf die Haltung zu deinem Vater, auf das Vergeben. War das alles richtig, all die Jahre? Also von mir aus, ja. Okay, dann gilt das auch zu respektieren, wenn es auch vielleicht den Zuhörer, viele Zuhörer und mich auch etwas befremdet, aber wir sind nicht da, über dich zu urteilen. Wenn es für dich dein richtiger Weg war, dann ist das dein richtiger Weg und dann ist das absolut zu respektieren, Gerhard. Ja. Ich danke dir, dass du uns die Geschichte erzählt hast, wenn die Leitung auch ein bisschen kompliziert war, aber ich glaube, wir haben alles verstanden, was du gesagt hast. Vielen, vielen Dank und dir und deiner Familie alles Gute, Gerhard. Ja, schönen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Manchmal wünsche ich mir die Zeiten zurück, als es noch keine Handys gab, sondern so richtig schöne Festnetzleitungen. Da hatten wir immer klare Gespräche hier. Naja, aber nun ist es, wie es ist. Edeltraut, 71, ja. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen, Edeltraut. Du hast auch vergeben. Ja. Wem hast du vergeben? Meinem Vater. Was hat der Vater getan? Mein Vater hat mich missbraucht. Und aus diesem Missbrauch ist ein Sohn entstanden, vor 53 Jahren. Und damals konnte man noch nicht selbst entscheiden, was man wollte. Wie alt warst du, als das Kind geboren war? Ich rechne mal gerade zurück. 18. 18. Ja, genau, 53 Jahre. Ja. Und ich sehe das Zimmer, sehe ich noch. Erstmal wurde ich abgeschoben, wie das dann bekannt wurde. Wurde ich abgeschoben in ein Altenheim nach Münster, musste dort in der Küche arbeiten. Wer hat dich abgeschoben? Meine Eltern. Als bekannt wurde, dass du schwanger warst oder dass du schwanger von deinem Vater warst? Ob es meine Mutter wusste, das weiß ich bis heute nicht. Sie hat das Geheimnis mit ins Grab genommen. Aber auch ihr habe ich vergeben, weil sie eine gütige Frau war. Ich frage das glaube, ich bin es auch. Ich frage das deshalb, weil es war ja nun keine Schande, mit 18 schwanger zu sein. Deshalb wird man nicht abgeschoben in ein Altenheim. Offiziell war es dann nachher, dass ich vergewaltigt worden bin von einem Unbekannten. Wir müssen bedenken, das waren ganz andere Zeiten als heute. Richtig. Ja, das war ganz anders. So, dann bist du in dieses Altenheim gekommen und wie ging es dann weiter? Ja, also wurde dann abgeschoben. Wie gesagt, ich hatte auch zu der Zeit, hatte ich einen Freund, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Ich hatte aber mit dem, der hat das respektiert, dass er wollte unbefleckt in die Ehe gehen. Mhm. Wir hatten das auch alles geplant. Und wie das dann bekannt wurde, dass ich dann schwanger wurde, da sagte mein Vater mir, du musst ihn reizen. Das täte ich irgendwie und dann können wir dem das unterschieben. Und dem Vater war klar, dass er der Vater ist. Richtig. Mhm. Es konnte ja kein anderer sein. Hast du ihn gereizt? Nein, eigentlich ja, nur mal ein bisschen intensiver geküsst, ja. Mhm. Und dann wurdest du schwanger und der junge Mann, dem war klar, kann es ja nicht gewesen sein. Ja, richtig. Das habe ich ihm auch. Ich habe ihm das allerdings nicht erzählt, wer es war. Ich habe ihm nur gesagt, ich bin vergewaltigt worden, weil ich diese Lüge aufrechterhalten musste. Wem alles hast du das erzählt mit der Vergewaltigung? Ich war die jüngste von 6 Kindern. Ich habe, das ist dann so in der Familie, ist das dann auch alles so geblieben. Also aber wem hast du das gesagt, dass du vergewaltigt wurdest? Das wurde von meinen Eltern wurde das dann erzählt. Ach so, das wurde von meinem Vater. Dieses Kind ist dann dein Sohn vor 53 Jahren zur Welt gekommen. Ist es ein gesundes Kind gewesen? Zu der Zeit ja. Ich kann mich sehr genau noch an die Geburt erinnern. Das war der 9. Januar 1962. Ich war praktisch noch im Bett. Das Kind wurde mir sofort weggenommen. Ich bin aber trotzdem aufgestanden, bin rausgegangen und wollte das Kind unbedingt sehen. Mhm. Das hat man mir, die Schwester, die aus dem evangelischen Heim, hat mich sofort wieder zurückgebracht mit dem Arzt zusammen, hat mich wieder ins Bett gelegt und ans Bett gefesselt. Hat man dir das Kind dann hinterher gänzlich weggenommen? Ja, sofort. Ist das Kind nicht bei dir aufgewachsen? Nein. Wann hast du das Kind zum ersten Mal dann wieder gesehen? Da war er 22. Ja. Er hatte von sich aus versucht, mich zu finden. Denn er hatte ja die Unterlagen, wer seine Mutter war, hatte er ja. Weiß er von dem Verbrechen? Ja, er weiß es. Hast du es? Ich hab's ihm aber erst sehr spät, habe ich es ihm erst erzählt. Wie hat er darauf reagiert, als du ihm die Wahrheit gesagt hast? Ja, sowas Ähnliches habe ich mir ja schon gedacht. Das, wo es jetzt alles hochkommt, das kann ja auch an und für sich, weil du auch nie mit dem Namen rausgerückt bist. So, Edeltraut, jetzt hast du eine sehr schwere Lebensgeschichte hinter dir, nach dem, was du mir gerade erzählt hast. Und du hast mir nur einen ganz kleinen Ausschnitt erzählen können im Rahmen unserer Zeit hier. Aber du hast deinem Vater, dem Täter, der dir das angetan hat, vergeben. Warum? Weil ich Frieden haben wollte. Ich wollte endlich in meinem Leben Frieden haben. Wann hast du ihm vergeben? 2007. Ja. Lebte er da noch? Nein. Du hast es für dich so. Er ist 1966 verstorben. Meine Mutter ist 1995 verstorben, 96. Wie kam das, dass du 2007 für dich innerlich entschieden hast, jetzt vergebe ich ihm? Ich hatte da, nachdem mein Mann verstorben war, das war mein zweiter Mann, das war ein liebevoller, gütiger Mensch, der wusste auch das alles, ich hatte ihm das alles erzählt. Und er wäre am liebsten noch zum Friedhof gegangen, hätte ich ihn ausgegraben und hätte ihn vermöbelt. Entschuldigung, wenn ich jetzt lache. Aber dann ist mein Mann, der ist dann auch verstorben. Und ich hatte das Bedürfnis, ich bin nach einer Kartenlegerin gewesen, hab ihr das dann erzählt. Und konnte mich überhaupt nicht beruhigen und so weiter und so fort. Und sie sagte sie dann zu mir, weißt du, was du machst? Ich sag, nee, was denn? Damit du Frieden findest, kaufst dir einen Rosenquarz. Den machst du sauber, dann gehst du zum Friedhof, machst ein tiefes Loch, machst den Rosenquarz da rein und dann machst es wieder zu. Und das ist das Zeichen der Vergebung. Und sie sagte das, dann würde ich auch ruhiger. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich den Rosenquarz habe ich dann auch vergraben, der liegt da heute noch. Edeltraud, ich muss was ganz Doofes machen jetzt. Ich muss dich drängen, die Sendung ist gleich rum. War es eine gute Entscheidung für dich, dass du ihm vergeben hast? Für mich war es eine gute Entscheidung. Ich habe gesagt, ich vergebe dir für alles, was du mir angetan hast, aber vergessen kann ich es nicht. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Du bist eine tolle Frau. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss, Edeltraud. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Martin Dannhauser. Bis morgen. Schlaf gut. Tschüss.